Ja, Halina Rafiniak, wir haben vorhin schon kurz im Forum 2 darüber gesprochen, über die Situation, dass da, glaube ich, 11.000 Wohnungen der TLG verteilt über die 5 ostdeutschen Bundesländer, ich habe die Zahl im Kopf, noch über 40 Städte, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sind jetzt europaweit ausgeschrieben und ihr habt versucht jetzt, oder was setzt ihr dem jetzt entgegen? Muss ich gar nicht erklären. Ja, also ich will zunächst mit einer schlechten Botschaft anfangen, nur damit sozusagen die Karten auf dem Tisch liegen. Sollte unsere Genossenschaft den Zuschlag bekommen, wird das nicht wesentlich dazu beitragen, dass das Land Berlin die 20% erreicht, weil der Bestandteil an TLG-Wohnungen in Berlin sehr, sehr gering ist. Das muss man einfach mal vorab sagen, wenn man hier in Berlin sitzt. Um es mal noch mal genauer zu sagen, Anfang diesen Jahres ist die TLG Wohnen GmbH ausgeschrieben worden. Also es geht nicht nur um 11.500 Wohnungen, sondern es geht um ein Unternehmen mit Verbindlichkeiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die jetzt geboten wird. Es gab selbstverständlich im Bundestag Anträge von unserer Fraktion, dass wir diese Wohnungen nicht verkaufen wollen. Die sind überraschenderweise, ich kann mir das auch nicht erklären, abgelehnt worden im Bundestag. Mittlerweile, das muss man mal sagen, ist die SPD aufgewacht und hat einen ähnlichen Antrag eingebracht, dass das jetzt gestoppt werden soll, der Verkauf. Jetzt haben wir insbesondere Heidrun Blum, unsere mietenpolitische Sprecherin, die auch Vorsitzende des Aufsichtsrates ist und gerade durch die 42 Städte tourt, um für diese Genossenschaft zu werben, ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, also immer Anträge stellen, die dann abgelehnt werden, rumzumosern, finden wir nicht toll. Wir hätten es politisch selbstverständlich besser gefunden, wenn die Wohnungen in den jeweiligen Orten zum Verkauf gestanden hätten und dann von den Kommunen, von Genossenschaften vor Ort gekauft werden konnten. Das ist aber nicht möglich. Es steht eben diese GmbH zum Verkauf. Also sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, oder Heidrun Blum, ich sage das nochmal, weil es wirklich ihr Verdienst ist, wir gründen eine Genossenschaft und bekunden unser Interesse, im Bieterverfahren teilzunehmen. Das heißt, wir sind mittlerweile mehr als 30 Gründungsmitglieder. Das ist ein Großteil MdBs, aber es sitzt noch ein anderes Gründungsmitglied hier am Tisch, nämlich Frau Lomscher, die gesagt haben, ja, wir gründen die Genossenschaft, wir bekunden unser Interesse, mitzubieten. Es handelt sich dabei um den Versuch zu sagen, am Ende, muss man mal sagen, hat Finanzminister Schäuble die Wahl zu sagen, verkauft er die GmbH und damit die 11.500 Wohnungen an einen Finanzinvestor, der möglicherweise oder wahrscheinlich sogar einen viel, viel höheren Preis bietet, oder verkauft er diese Wohnungen an die Genossenschaft, nämlich an die TLG Verwohnen, die sozusagen auch sehr verbindliche Mietenstandards hat. Das Interessante ist, wenn man durch die Städte tourt, kommt natürlich immer die Frage, was habe ich davon? Man muss dazu sagen, dass in diesen Wohnungen häufig, nicht immer, aber häufig, doch Personen leben, die bereits im Rentenalter sind. Und für die sind die zunächst fällig werdenden Gelder, Pi mal Daumen, 630 Euro, natürlich ein ganz schöner Batzen. Und denen zu erklären, was haben wir eigentlich davon, wenn wir jetzt Genossenschaftsmitglied werden, ist relativ schwierig. Wir versuchen dann immer zu sagen, wir sind im Moment eher eine sogenannte Publikumsgenossenschaft. Wir wollen am Ende, dass, sollten wir den Zuschlag bekommen, die Wohnungen tatsächlich den Mieterinnen und Mietern übergeben werden, die dann hoffentlich Genossenschaftsmitglied sind. Also keiner der 30 Abgeordneten, die diese Genossenschaft gegründet haben, haben das Interesse, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr sozusagen genossenschaftlich Wohnungen zu verwalten. Da fehlt ein Teil von uns, also mir beispielsweise, durchaus auch das wissenschaftliche Know-how oder das Wissen. Nur Juristin sein reicht da nicht. Das heißt, es ist schon relativ klar, wir haben jetzt zunächst für Mieterinnen und Mieter die Initiative ergriffen. Wir wollen jetzt, dass Mieterinnen und Mieter Genossenschaftsmitglied werden. Wir wollen in diesem Bieterverfahren dafür sorgen, dass es eben nicht an Finanzinvestor geht, sondern an die Genossenschaft. Und dann ist schon das Ziel, die Wohnungen, also die GmbH selbstverständlich, an die Mieterinnen und Mieter zu übergeben.